Fünf Flure, eine Stunde. Hörspiel in einem Take von Luise Vogt. Es ist 8 Uhr. 8 Uhr. Okay. Es ist 8 Uhr. Gut. Okay, bitte. Okay. Guten Morgen. Guten Morgen. So, ist die Wasser nicht zu kalt? Ist, okay? So, jetzt haben wir es 8 Uhr. Wie geht's Ihnen? Danke, sehr gut geschlafen. Gut und auch? Ja, bisschen müde, aber gut. Sodeli, sodeli, sodeli. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Heute ist wieder volles Programm, Montag. Wollen Sie jetzt Fangen wir an hier an? Ja, bitte. Oder machen wir nachher, nach dem Frühstück? Zähne putzen oder jetzt? Womit fangen wir an? Womit fangen wir an? Zähne putzen. Nach dem Frühstück, nachher sind wir. Ja, okay. Ja. Meine Liebe. Alles klar. Genau, einmal hoch. So, Mama dem A hoch. Mama ein bisschen Deo, Guten ne? Morgen, meine Liebe. Sitzt alles noch? Ja, das ist alles noch okay. So. Aber morgen müssen wir wechseln. Morgen, ja, ja. Ach, du, nicht erschrecken. I don't believe that. Mal, gell? Hi. Halten sich mal hier fest, es passiert nichts, gell? Nice to see you. How are you? Alles gut. Okay? Why okay? Haben Sie gut geschlafen? Ja. Super. Cool. Es dauert nicht lange, dann gehen Sie mal nach Hause, gell? Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Nee. So, Kopf hoch. Nach Hause, 2 Wochen, dann gehen Sie mal nach Hause. So. Okay, gut. 2 Wochen? Nee. Schon 8 Uhr. Ja, ja, die Zeit rennt, ne? Es ist 8 Uhr. So. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist was? Ich bin's wieder. Ich glaube, Sie haben gut geschlafen. Alles okay? Hi. Hi. Na, wie? Lassen Sie mich endlich hier raus? Ja, was meinen Sie, warum ich hier bin? Ah. So, wunderbar. Wie war die Nacht? Okay? Ja? Ja. Nett gut oder so lala? Ja, das merke ich. So lala. Ja. Die Stimme, nicht? Bitte? Die Stimme. Ja, die Stimme ist so, ne? Naja. Aber kein Wunder, diese Wetter, ne? Ja, ja. Einmal kalt, einmal warm. Ha? Na? Hm? Na? Eine Kälte draußen. Ist nie so schön. Um diese Zeit? Naja, was will man machen? So. Aber kann man nichts machen, ne? So, hier bin ich wieder. Gut, meine Liebe. Ich habe einen Drehwurm. Musst du noch Pipi machen oder fertig? Oh, ein Drehwurm. Ein Drehwurm. Wir werden sehen, ne? Bitte? Was geht hoch? Ah, wir werden das Bett. Sehen. Okay, wir fahren in den ersten Stock. Gut, gut. Mein Rücken. Ach so. Den Mittelfinger. Da. So, denk meine eben, Liebe. Was willst du im ersten Stock? Jetzt warte mal kurz. So, 1, 2, 3. Kommt schon. Zack, zack. Und machen wir auch die Haare wieder so. Schön. Ja. So. Das machen Sie. So, einmal festhalten. Okay. So. Gott sei Dank. So, haben Sie hier Schmerzen? Ja. Ist okay. Bitte? Haben Sie hier Schmerzen, Frau? Nee. Nö. Doch, da guck. So wie immer, gell? Ja. Gut. Okay. Schön festhalten. Und auch hallo, rein. Guten Morgen, meine Damen und Herren. 1, 2, 3. Oh, okay, gell? Komm, einmal kichern. Wir machen das Beste draus, oder? Nein. Alles gut? Ja. Sehr schön. So. Jetzt waschen wir hier einmal rum. Bitte was? Ne? So. Noch hier? Sehr gut. Sie machen das gut. Sie stehen jetzt ganz schön. Ach so. Gell? Ja, ja, muss sein. Aber heute ist besser wie gestern. Ja, sehr gut. Ab 10? Abziehen. Sehr gut, super. Ja, ja. Aber heute machen Sie das ganz gut. Ging auch schon mal besser. Sie sind sehr stabil auf die Beine, ja? Ja, ja. Das merken Sie schon selber. Mit Musik? Aha. Top. Sie haben Spitzenwerte. Oh. Sehen Sie, Sie haben sehr schön gemacht. Ja? Ja. Gut. Jawohl. Und hoch damit. Sehr gut. Zurück. Super. Kitzelig. So. Und jetzt? Jetzt warten Sie, bis ich wieder da bin. So. Wir haben Stuhlgang hier. Ja. Dann lass, machen Sie so, ich putze später. Mhm. Kommst du jetzt auch zu mir? Okay, ich sehe, du hast eins an. Mhm. Oh. So, darf ich das weg zuerst? Ja. Ich helfe Ihnen. Komm. Okay. Genau. Genau. Mhm. So, kleine Späßchen. Mhm. Sehr gut, super. Ist das gut hier? Das sind Traumwerte. Sie werden entlassen. So. Zum Grafensteiner Apfel. Graben. So. Eins, zwei, drei. Jetzt okay. Sind Sie dran. Die haben wir ja als Kinder immer vom Baum gepflückt und oh, dann sind die... Oh, ich bin so. Vorsichtig. So, noch ein bisschen ach, hoch. Blut ja? Leer. Kommt doch gar nichts hier. Da müssen wir ein bisschen so. Baum streicheln. Ach Gottchen. Sie haben ja auch Husten. Okay. Gut. Aber ist schon besser als die letzte Woche, gell? Letzte Woche haben Sie mal ein bisschen Fieber wo denn? Gehabt, ne? Ah, sehen Sie? Ist nicht hier. Schon besser, ne? Sehr gut. Der Saft ist alle. Auch hier nicht. Den müssen wir mal wieder neu auffüllen. Im Karton. Und dann legst du da rum. So ein alter Kartoffelsaft. Möchten Sie eingecremt werden? Nee. Kein Creme? Okay. Okay. Aber es klappt alles nicht mehr so, wie es soll. Da gebe ich Ihnen recht. Ist ja. Nicht hier. Ja, ich such mal schon. Warte mal. Guten Morgen. Ich putze das. Kein Problem. Moment, ich guck mal. So. Hier. Mhm. Siehst warte. Du? Warte. Klappt doch. Bin stolz. Auf Sie. So. Fühlen Sie sich getrocknet? Bitte? Fühlen Sie sich getrocknet? So. Ja. Hoppa. Sehr gut. Super. So. Abstellen. So, Handschuhwechsel. Jetzt kommt die Angsthase. Jetzt kommt die Angsthase? Ei, Gude, wie? Wohin? Aber sie liegen doch. Ja, doch liege ich. Ich bin heute voll beladen wie ein Esel. Wieder den Toastbrot mit Marmelade ein bisschen mit Milch angeweicht. Klopf, klopf. Der Ratio zum Frühstück. Ein bisschen weicher gemacht. So. Chefin Butter, ist schon da zum Butter, Frühstück. Mit Marmelade, Butter, mit Milch. Milch. Okay. Okay, machen wir. Mhm. Das mache ich doch selber. Habe ich zwar heute noch nicht gemacht, aber... Ja, so. Wem ich hab, den hab ich. Kostet, wie am Freitag, kostet auch weißt nur 10 du? Euro extra. Ach du lieber Gott, auch noch. Muss ich aber anschreiben lassen. Komm mal auf den Deckel schreiben. Ui, ui. So. Nur das Ding, du. Naja. Ist auch nichts. Wir fahren erstmal runter. Okay. So, da haben wir das auch. Na, genau, dann mache ich gleich mal das Bett, ha? Gab's denn hier nochmal Besuch? Ah, hier. Ich hab zugemacht. Ganz schnell. Oh, oh. Ja, langsam. Oh, oh. Ich hab ganz schnell das Fenster zugemacht. Ach, aber so ein Vieh, eine große. Naja, das sind die Königin. Gucken Sie mich mal an. Hi. Mal tief durchatmen. Noch ein. Und auspusten. Geht's? Okay. So. Nein. Doch, trink mal bitte. Doch. Schöne Hose. Kaffee. Sie können mich hier gleich hinsetzen. Jetzt wäre es doch ganz gut, wenn wir die, Bauchsinne umhaben. Gut. Das sind immer drei Schluck. Ich weiß. So, Schinkengang nach vorne. Was ist? Ach so, okay. Jawohl. Es gibt gleich Frühstück. Guten Morgen, die Herren. Sind Sie schon wach? Daumen sind gedrückt. Machen Sie mit hier. Guten Morgen. Na? Gut geschlafen? Hm? Gut, ich komme gleich. So, wo ist das denn? Da. Guten Morgen. Kopfeinzug. Guten Morgen. Möchten Sie mal noch ein bisschen schlafen? Ja. Okay, mach mal. So. Ja. Sie dürfen mich umarmen. Und wir dürfen dann eine Runde tanzen. Auf drei, wie immer. Warte, da. Eins, zwei und drei. Sehr gut. Nee, und ist noch drehen. Nicht gut. Doch, doch. Ist noch doch, nicht ich halte gut. Doch. Ich bin doch bei Ihnen. Super. Ich will ja nicht Kreuz. Ach, was. Drüber schon. Ah. Schon ist da wieder die Pfütze. Nass. Ausgeschlafen, aufgehört, gell? Ja. Ja, okay. Sie dürfen. So, wir rasieren mal erstmal, gell? Nee, dann sind die Ohren nass. Ich denke, schon nötig, oder was meinen Sie? Ja. Ich denke auch so. Dann machen wir gleich. Soll ich das machen heute? Sind Sie so freundlich? Echt? Lassen Sie sich heute von mir verwöhnen? Ja. Ja? Okay. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Dann einmal die Augen schließen. Oh, schön. Oh, hinter die Ohren. Das Ohr juckt. Welches? Dieses hier? Ja. Soll ich mal? Kratzen, kratzen, kratzen. Besser? Ja. So, da bin ich wieder. So, und wie war's die Wochenende? Hm, war Ihre Frau da? Klopf, klopf und guten Morgen. Nein. Hey. Oh. Ja, das muss aber auch ab. So, aber dann bringen wir da erstmal Licht in die dunkle Stube. Schmieren. Ich habe extra Sonnenschein mitgebracht. Nee, noch schmier ich gar nichts. Gleich, wenn ich mir einen Lippenstift für Sie ausgesucht habe. Ui. Ja, ein bisschen Farbe ins Gesicht. Und sonst? Jetzt kommt langsam der Sommer. Geht's gut? Heute ist Duschen. Hm? Was ist denn? Ist heute. Ja. Der Duschtag. Ich habe keine Kraft. Ich versuch mal. Ja? Sehr sanftig zu sein. Heute ist bin ich Ihnen dran. Ist noch nicht aufgefallen? Nee. Ist okay? Eigentlich nicht. Gut. So. Tupfen? Oh je. Ich muss auch mal kurz was holen. Tragen Sie neu. Wie? Neu. Frisch. Frisch? Also, mhm. Das ist noch nicht frisch. Okay. So. Okay, jetzt ist gut. Jetzt habe ich falsch hingekriegt. So. Ich kriege ja die Augen noch nicht auf. Es ist so und so spät. Guten Appetit. Ah, ich habe gestern gedacht. Morgen, guten Appetit. Guten Morgen. Es sind 1.500 Euro. Unter anderem bis zu 4.000 Euro Sonderprämie sichern. Sie entscheiden. Sind Sie fertig oder möchten Sie noch Kaffee haben? Nö. Nein? Okay. Wenn Sie Bier haben, Bier. Leider, wir haben kein Bier. Ja? Ja. Ich setze dich darüber und dann fahren wir ins Badezimmer, okay? Ja. So. Erstmal ein Stück hoch. Okay. Ja, da. So. Boah, das ist so richtig. Bodenheim. Oh, das ist schön. Ja, das ist schön. So, genau. So. Und meine Hüfte so festhalten. Wunderbar. Dankeschön. Super. Oh. Und da auch. So. Zack, jetzt, ja. Die Füße draufstellen. So. Oben ein Stück hinterrutschen. Mit dem Popo. Sie sind heute so still. Nichts drin, aber hochkommen. Nichts drin. Oh, ja, ja. Haben Sie nichts zu erzählen heute? Nein. Nein. So, huch, gut. Oh, ja, schön. Eine Kopfmassage. Herrlich. So, warm oder kalt? Warm. Machen Sie Ihr Brüsten ja hoch? Einmal fühlen und wenn es warm genug ist, Bescheid sagen. Ja, das dauert kalt. Einen kurzen Moment. Dauert, hey. Bis das schön angenehm warm wird. So, jetzt müssen wir kurz warten. Jetzt wird erstmal schnell zu warm. Na, eincremen. Jetzt wird es wieder angenehm. So. So, wie ist das? Oder ist das zu kalt? So. Kalt! Ah, nee, zu warm. Zu warm. Ja, gut. Das? Ja, gut. Ist das gut? Ja, gut, guten gut, Morgen. Ja. Guten Morgen. Einen guten, schönen Morgen. So, und andere? Und, sind Sie schon wach? Wo ist meine schöne Ja. So. Ja. Oh. So, und ja, jetzt über den Kopf. Wieder kalt. Parfüm? Jetzt wieder warm, ne? Ah, der wäre sexy. Ja, das springt manchmal hin und her. Ah, kalt. Und dann kommt das immer so Musik. Schlagartig, ne? Ja. Und Parfüm. Parfüm. So, machen Sie. So. Aber wie sagt man so schön, unverhofft kommt oft, ne? Keine ja Angst. Es reicht. Oh, riecht gut. Wir wollen nicht übertreiben. Ist auch schön warm, gell? Oh, heiß. Ach komm, echt. Schwarz steht Ihnen sogar, wissen Sie das? Ja. Ja. Durch das weiße Haar. Ja. Früher waren Sie silberblond. Das ist gut. So. Gefällt mir, was ich sehe. Kein BH heute? Am Buckel. Und keiner? Okay. Angenehm, oder? Der zwickt mich nur. Ah. Zumachen? Besser als oder kalt. Oder offen lassen. So, hier? Wie Sie es. Oder? Nee, wie Sie es wollen, nicht wie ich es will. Ach, ja. Mir wurscht. Maß Gesicht und die Hände. Ja. Mir ist alles so scheißegal. Na siehst. Nicht so die Scheißegal-Einstellung, bitte. Gut, nicht? Na. Okay? Ich suche sie. Okay. Lippenstift? Ich helfe Ihnen auch. Soll ich was helfen? Ja. Ja. Auch leer? Wieder die Schulter, ne? Auch leer. Die will auch einfach leer nicht besser werden. Sehr schön. Ich sehe nur Leere. Ah, hier ist einer. Aber der ist matt. Wie war gestern der Gottesdienst mit Gesang? Das war ja auch mal was Neues, ne? Ich fand's voll cool, dass Sie das ohne Spiegel machen okay können. Das ist jahrelange Erfahrung, ne? Top. Bisschen Augenlider. Farbe? Eieieiei. Na, brauchst nicht, willst nicht. Ist mir wurscht. Ja, Wurst habe ich nicht. Mir ist alles so scheiße. Ja, das können Sie auch laut sagen. Mach ich ein bisschen leise, ja? Nur kurz. Ja, weil manchmal ist es halt so. Und dann darf man auch solche Sachen laut aussprechen, oder? So, ist okay? Ja? Soll ich Sie mal drücken? Was drücken? Sie. Oh ja, gerne. Danke. Gerne. Ist zu kalt? Ja, ja. Nicht warm genug? Ja. Wie ist das? Auf geht's. Auf geht's? In den Kampf? Ja? Ja, jetzt wird's schön. Dann machen wir die Haare lassen und ein bisschen Sie mich schminken. Das holen. Okay. Wäschtet ihr das Gesicht nochmal? Das Gesicht. Mal mit den Händen durchs Gesicht waschen. Ich hab hier gesucht, hab ich nicht gefunden. Mal das Gesicht waschen mit den Händen. Mal die Augen auswaschen und so. Genau. Ja. Ah, Sie haben geschnittet. Ja, durchgeschnitten. Oh. Ja. So, jetzt haben wir mal geschafft, ja? Ja. Ach, ist heute so warm. So. So. Genau. Schöne Musik haben Sie da. Hier. Super. Wunderbar. So. Tut nicht weh, oder? Momentan noch nicht. Ach, noch nicht. Entschuldigung. Na, müssen sich dafür aber nicht entschuldigen. Also nee, die Hose muss weg. So, komm die hoch. Hose weg. Muss weg. Unter der Hose? Ja, ja. Ach so. Wer hat gesagt, dass das Leben einfach wäre? Okay. So, einmal bitte vorbeugen. Auch den Kopf raus. Hoppala. Okay. Okay, das ist ja schon gut hier. So, hier, einmal abtrocknen. Mir ging's immer gut. Ja. Und dann ab zum Frühstück. Genau. So, tada, gemacht. Opa. Waschen Sie Ihr Gesicht selber oder soll ich helfen? Helfen? Okay. Aha. Schon allein der Gedanke da dran. Ja. Hast so wenig. So. Und dann noch weg. Mhm. So, einmal, gut zwei so? Und einmal. Hinter die Ohren. Mhm. Das Leben fragt uns nicht danach, was wir wollen. Ne? So, wunderbar. Das hat gut geklappt, gell? Der da oben, der sagt, was, dir geht's zu gut? So. Ah, gefunden. Nee, ist doch so. Ja. Genau, ich geh noch mal hier unten nach. Der guckt da oben runter und sagt... Haben Sie mal schon Hunger? Na, Sie haben ja bestimmt noch eine Aufgabe zu erfüllen, deshalb. Nein. Nein. Okay. So. So. Eine zum Heulen. Wunderbar. Was habe ich denn hier noch vom Leben? Hab gar nichts mehr. Das Gepiepse, das Gequietsche. Ach, auf, geh mir. Komm, ja. Bin eigentlich ein fröhlicher Mensch. Ich weiß. Aber... So, da bin ich wieder. Da kommt das Wasser so aus den Augen. So. Hoppala. Und auf geht's. Auf geht's, alles klar. Licht aus, Klappe zu, Affe tot. Was frühstücken Sie gerne? Komm mal hoch, der Fußchen. Einmal. Marmeladenbrot. Und was noch? Kaffee. Mit Milch? Ja. Ja. Aber ohne Zucker. Komm. So wie ich. Ein bisschen mitmachen, ne? Ja, komm. Wehgetan. Was hat wehgetan? Kaffee, wir kommen. Ist das eine Kälte. Ja. So. Ich stehe auf. Ja. Ich bin ja schon Urgroßmutter. Ah. Genau. Zweimal. Schön. Hat's geklappt, gell? Ja. Urgroßmutter. Ölgrasmutter. Wir müssen uns gegenseitig helfen, ne? Wenn Sie nicht mitmachen, dann geht's mir auch schwer. Eins, zwei, und Sie drei. Machen immer gut mit, gell? So. Ja. Na, sehen Sie. Tada. Und da? Da ist ja alles gut. Schön festhalten, ne? Nicht hinfallen. Der Kaffee! Jetzt werden erstmal die Augen geöffnet. Jawohl, Kaffee! So. So, genau. Das wird schon werden. So, genau. Jetzt machen wir gleich, wenn du stehst. Einmal links, einmal rechts. Na, schön festhalten, nicht hinfallen, ja? Oh. So. Boy! Kopf. Toll! Sieht schön aus. Jetzt machen wir Lippenstift. Okay. So, warte. Sie sagen heute fast gar nichts. Was ist denn los? So, ich schlaf noch. Ach, Sie schlafen noch. Oh je. Perfekt. Hoppala. Nochmal. Eins, zwei, drei. Lippenstift. Mhm. Klasse. Bitteschön, hier bin ich. Ich sehe es. Nun auf. Ich bin jung, die Welt ist offen. Ja. Oh, du schöne, weite Welt. Unser Sehnen, unser Hoffen zieht hinaus ins freie Feld. Machen Sie so. Lass den Kopf nicht hängen. Besser. Kannst du nicht die Sterne sehen? Ja. Aufwärts blicken, vorwärts drängen. Wir sind jung und das ist und auf schön. Und drei, gell? Können ein bisschen hier. Gott. Eins, zwei und so, drei. Schön. Ach, gut. Bitte gerade stehen, ja? Okay, ein bisschen um die Augen. Das ist nicht gerade. Augen zu. Bitte laufen mal. Genau. Komm, lauf mal ein bisschen. Komm. Ei, Gesundheit. So. Schön. Perfekt. Oh Gott, haben wir geschafft. Es macht Ihnen Spaß. Hm. Sie sehen schon aus wie so ein Struppelpeter. Guck mal. Da machen wir jetzt eine schöne Friese draus. Guten Morgen. Guten Morgen. Na? Ich liebe dich. Komm, steh, werd erstmal wach. Na. Warte, langsam, langsam. Mach erstmal die Augen auf, bevor du... Ei je, Gesundheit. Boah, je. Hab sie auch gern. Hi. Hi. Wie war die Nacht? Ja, komm, du weißt doch gar nicht. Warte, ich mach mal das Licht an, ja? Ich darf mal das Licht anmachen? Eins, zwei, ja. Drei. So. Es werde hell. Badlicht. So, jetzt. Hi. Hi. Anna. Stefan. Anna. Stefan. Anna. Stefan. Anna. Du bist so schön. Ach was. Ja. Sehe ich nicht kaputt aus? Nein. Nein? Sicher nicht? Nein, du bist hier immer aus der allerschönsten. Weil du mich einfach gern hast, sagst du das einfach. So, und? Schick? Ja. Super. Oi. So, jetzt gibt's noch die Brille. Ah ja. Für die klare Sicht. So. Genau. Möchten Sie ein bisschen Parfüm? So, meine Gute. So, Moment. Mal gucken, ob noch jemand da ist oder ob sie schon alle ausgeflogen sind. Was heißt das? Ja. Das heißt ja. Okay. Hm, das riecht schön. So, morgen Appetit. Oder? Riecht gut? Voilà, meine Gute. Wie schmeckt's Frühstück? Wie hat's geschmeckt? Kommen Sie nach vorne. Schon geschmeckt. Schon geschmeckt. Komm nach vorne, komm nach vorne. So, meine Gute. Dann wünsche ich guten Appetit. Noch ein Stückchen? No, erst noch ein Stückchen? Nee. Rutsch. Husch. Auch nicht. Das nehme ich. Sehr gut. Jetzt eins, zwei. Sehr gut. Super. Tada. Anna. Stefan, magst du was trinken? Ja. Super. So, meine Gute. Ja. Guten Appetit. Bis später. Bis später. Ja, da unten geht's so auf. Was möchten Sie denn essen? Brot mit Käse, vielleicht Wurst, Putzbraun. Mit Wurst. Okay, mach mal. So. Anna. Stefan. Anna. So, was? So, zum Tisch. Anna. Ich bin hier. Anna. Das ist Quark. Ja. Essen Sie auch gern Quark? Ja. Ich? Ja? Oh, Entschuldigung. Okay, dann einen guten Appetit wünsche ich Ihnen. Man merkt mal, dass schön warm ist, gell? Mir ist so warm. Heute ist kalt. Heute ist kalt. Gestern war es so schön. Ja, ja, man merkt, auf jeden Fall. Hm? Anna. Stefan. So. Ich will! Am frühen Morgen. Huh? Ha? Na, super. Was ist denn los? Na, ich bin nass. Ching, ching. Ach so. Egal. So, Augen zu. Ja. Wieder rot. Was passiert? Oh. So. Bist du noch müde? Müde. Jetzt nicht mehr. Ja, es kommt davon, wenn man nicht rechtzeitig ins Bett geht und immer rumschreit. Ja. Ja. Ja. Ich weiß. Ja. Was machen die Schmerzen? Oder wenn du mich halt nicht siehst und mich dann vermisst. Mehr. Ach was, es gibt schönere. Brauchst du Hilfe? Nein, nein. Guten Morgen. Sehr gut. Guten Morgen. Super. Darf ich kurz? Einmal. Ja. So, super, wunderbar. Happa, happa. Das aus. Wo denn? Das Licht aus. Ah. So. Und was machen Sie jetzt mit Nix. Mir? Nix, fertig. So. Danke. Gut, der Kaffee steht noch auf dem Tisch. Bis später. Morgen. Muss duschen, oder was? Wie Sie möchten. Ist heute Duschtag? Genau. Ja, dann duschen wir. Dann duschen wir. Nicht erschrecken, bisschen Deo, Hände hoch. Düpp, düpp. Ja, wow. Na, Baby. Hey, nicht anziehen, ich gehe so. Wir wollen noch duschen. So Sie machen das schon gut. Dankeschön. So. Strümpfe aus, muss ich anziehen nachher, ne? Oh, da bin ich ja gerade rechtzeitig gekommen. Wieso? Wieso? Wieso? Ja, guck mal runter, dann weißt du. Hierhin, Stefan, da guck mal. Jetzt weißt du, oder? Warum? Da. Ziehen Sie mal. Nee. Hä? Oh, warte. Hier aber nicht strullern, ne? Nein. Wenn du strullern musst, dann sagst du. Entspannen, pobacken, damit ich sauber machen kann. Sehr gut. Danke. Eins, zwei und... Das ist so schwer. Sie machen das schon schön. Guten Morgen. Ja, hey, ja. Guten Morgen. Mach mal ein bisschen Fenster auf. Wow. Frische Luft, gell? Ich komme, Moment. Wow, ich bin wieder da. Haben Sie gut geschlafen? Nein. Warum? Aber dann wird hier alles nass. Ist egal. Aber schön. Sie haben schon eine Sessel und eine Bäume. Wow. Ich bin wieder zurück. Möchten Sie noch schlafen oder aufstehen? Wenn ich kann, möchte ich noch besser... Aufstehen? Nee, schlafen. Schlafen? Bis um wie viel Uhr? 9 Uhr? Jetzt gehe ich erst auf Toilette. Ja, kommen Sie hier. Noch 15 Minuten? Hm. Okay, dann ich komme wieder zurück. Danke. Bitte. Wird das ja auch nicht nass? Es wird nass, muss nachher alles weg. So. Oh, draußen ist wieder so Wetter und das für den 20. Mai, oh Mann. Jetzt am Samstag sind Wahlen, ne? Nee. Doch. Da wird gewählt. Europawahl, ja. Ja. Ja. Wählt ihr alle? Ja, ist gut, gell? Ja, wir müssen ja erst die Wahlunterlagen bekommen. Briefwahl, hm? Ja. Ja, machen wir dann hier. Ja. Alles klar? Hier, Ihre Hörgerät. So. Oh, Sie haben mal was verloren. Du schläfst noch. Oh ja, mein Hörgerät. Ja. Sag ja, schläfst ja, noch. Ja. Geht jetzt besser, ja, gell? Ja, jetzt ja, können ja. Sie mich hören besser, ne? Jetzt, letztes Mal die Wahlen waren, da musste ich arbeiten, da hatte ich Teildienst gehabt. Ja, was will man machen? Da kann man nichts ändern. Ja, leider, gell? So, hinsetzen. Ja. Und aufstehen. Hm? Nein, das war ein Witz. Alles weg. Das war ein Witz. Alles weg. Das wird alles nass, gell? Oh, müde. Oh, na müde. Na müde. Ja. Was haben Sie denn in der Nacht gemacht, hä? Wo waren Sie denn? Feiern oder wie? Ja, so ist es. Oh. Was ist, tut weh? Guck mal. Noch heiß? Heiß! Gut. Ich denke gut. Ja? Können Sie mir helfen? Okay, ja, die ist gut. Ein bisschen umdrehen? Okay. Kopf? Kopf zuerst? Ja. Oh. Ja. So, jetzt gehen Sie zu mir. In diese Richtung. Oh, es ist sehr heiß. Heiß, ja? Ist heiß. Ja? So. Oh. Ein Fuß hoch. So. Nee. Guck. Jetzt? Ja. Langsam. Gut. Ja? Okay. So. Eins, zwei. Nein, Ihre linke Seite. Linke Seite. Gut. Okay. So. Eins. Komm, gut. Und? Ja. So. So, jetzt eins. Ihre linke Seite. Gut. Ja? Okay. Eins, zwei, drei. So. Gut. Heiß. Oh. Immer noch heiß. Ja, es ist noch sehr heiß. So nass. Jetzt? Oh, gut. Aber warte. Hier noch. Okay. Oh, sie machen das schön. Hm. Oh. Ja. Aber nicht jeden Tag, gell? Duschen? Ja, nicht jeden Tag. Wie viel Mal duschen Sie in die Woche? Ja, nein, ich denke mal zweimal, ne? Zweimal, ja. Ist genug, gell? Ja. Sie entscheiden ja, das. Ja, zweimal ist genug. Ist genug oder nicht? Ja, ich bin doch nicht dreckig, gell? Nein, natürlich nicht. Hoppa. Hallo. Guten Morgen. Oh, so früh. Hoppala. Liebe. Ja. Morgen. Guten Morgen. Oh, oh, was hör ich denn da? Ein Husten? So, Tür geht auf, Licht geht aus. Ja, ja. Hier. Opa. Guten Morgen. Jetzt. Ja. Licht aus. Eine Kuss. Ja, oh. Ja. Hier. Ja. Ja. 1-1. Tür zu. So. Siehst du? Es regnet. Ja. Oh, was für ein Wetter. Ja. Ja, das ist mir klar. Da wird mal wieder jung. Ja. Ja. 20 Jahre jung. Ja, ja, ja. Einmal. So, das zieht gleich rein, ne? Zieht das gleich ein? Ja, ja. Das ging schnell. Ich danke dir. Ja, gerne. Merci beaucoup. You're welcome. Mademoiselle. Monsieur. Jonas der Ungläubige. Jonas der Ungläubige. So, zweimal Zucker. Trinkst du heute schwarz? Ja. Mit Milch und Zucker? Guten Morgen. Bitte? Hä? Ach, hör auf. Guten Morgen. Guten Morgen. Essen? Ja, ja, ja. So, okay. Darf ich das weg? Diese? Ja, ja. So decken. Decke, decke. Ja, ich helfe Ihnen. So. Nein, sie wird nicht schmutzig. Achtung, Achtung. Möchte sie Fernsehen oder Radio? Mal halten Sie. Radio, bitte. Radio. Radio. Also das kann man theoretisch mein sehr Bein, schnell auch. Muss sein. Genau. Ich mache es. Okay. Sie machen das richtig gut. Langsam essen. Oh. Ach, du langsam. Magst du ein Eis haben? Nee. Na. Nee. Gut so? Ja. Okay. Ist aber immer noch nass hier, ne? Der Rücken noch nass. Hoppala, ne? Sehr gut. Ich weiß nicht, ist noch nass? So. Gott, hier ist noch nass. Guck mal, ganz nass noch. Du bist ein Engel. Das ist gut. Ah, gucken Sie mal, ja, hier auch. Ja, gut. Das weiß ich doch. Hier? Ja, ja, ich mach das. Mach mir gleich. Ja. Guten Appetit. Danke. Alles gut? Ja. Na, aber sieht aber nicht danach aus. Noch. Möchten Sie etwas trinken? Kaffee? Wasser? Nur Wasser? Ja. Okay. Brauchen Sie was? Wasser? Okay, nur ein Schluck. Mund auf, Mund auf. Brauchen Sie was? Kein Kaffee. So. Ach, ich wollte vielleicht... Vielleicht hätte ich noch mal Einlagen genommen. Naja, hier. Aua. Was sind denn das für welche? Die richtigen. Ja? Ja. Nee. Doch. Das ist die richtige. Ist richtig. Gut? Danke. Bitte, bitte. Wie geht es Ihnen? Gut. Nicht mehr aufstehen. Noch einen Schluck? Nein, Mund auf. Au, genau. Gut. Möchtest du Brot? Nein. Warum? Guck mal. Deden. Probieren Sie mal. Mund auf. Nein. Oder nur eine kleine? So, nur eine kleine. So. Nur eine kleine. Das ist nur klein. Nur ein Stück. Kleine Brötchen mit Marmelade. So, Mund auf. Ui. Mund auf, genau. Und auf, ah. Sehr gut. Das brauchen Sie. Nur ein bisschen. Bisschen Schluck Wasser. Gut. Sehr gut. Guten Morgen. Ich habe jetzt Frühstück mitgebracht. So ist gut, oder? Okay. Ist gut. Warte. Vorsicht. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Okay. Sie machen das schön. Ganz schön. Danke. Okay. Die Hände? Ist gut, Frau Meier. Alles gut. Jetzt gibt's erstmal Frühstück. Noch ja? Maske. Ja, das ist die Creme. Das ist aber Creme. So, einmal. So, ich mach mal hier einen Kleiderschutz hin. Ja, Augenblick sitzen noch. Ich muss Pipi. Hoppala. So. Oh, gehen mal eine Tasse Kaffee trinken. Verdammt, jawohl. Sie sind wieder umgezogen. Wie heißt das? Ja, gut. Wie heißt es? Toilettenpapier. War nicht ungezogen, umgezogen. Toilettenpapier. Aber was haben Sie zuerst gesagt? Dankeschön. Was haben Sie zuerst Toilettenpapier. gesagt? Toilettenpapier. Toilettenpapier, ach so, schicke Frisur. Okay. Ziehen Sie gern blau an? Ja. Ja? Ja? Ist das schön? Ja, ich find's super. Blau ist schön. Ja, blau ist immer schön. Hellblau ist schön. Ja. Ja, finde ich auch. Gut. Nochmal was trinken. Oh, gerne. Ist ja ganz trocken. Ah. Gut. Danke. Das ist schön. Bitte. Sehr schön. Tada! Eins, zwei... Halte mal, tada. Zeig. Ja. Hände aufmachen, die andere. Ja. Zeig. Ja, ist richtig. Ist richtig. Okay, sehr gut. Hier. Wie viel Uhr eigentlich? Keine Ahnung. Ah, ich muss gucken. Wie viel Uhr? Muss mal gucken. Ja, bestimmt fast 9. Ja. Zeit ist weg wie nix. Nee, schlafen im Bett. Guck mal hier. Geht zu. Und? Passt gut? Sehr passt gut. Schön. Sehr schön. Süße hat gepasst. Ja. Gut. Ja, sehr gut. Ja, finde ich auch. Ist auch schick. Ja. Schicke Hose. Schick von der Seite, wenn die Naht nicht wäre. Was? Eieieiei. Sehr schön. Zähne putzen muss ich. So, das mache ich zu. Wenn wir es heute nicht schaffen, ja, das stelle ich hier hin. So. Wann kommen Sie wieder? Morgen früh oder heute Abend? Genau. Ja, das schaffen wir. Wir schaffen, was ne? Meinst? Egal was. Was meinst du? Ob wir alles schaffen heute? Machen wir uns keine Gedanken. Wir sollten uns keine Gedanken machen. Nein, ne? Nee. Ach so, okay. Und wer kommt heute Abend? Ach, ist egal. So, meine Liebe. So. Fertig. Dann? Zum Frühstück, ja? Ja. Habe ich die Haare gekämmt? Ja, haben Sie. Ja. Noch ein bisschen Parfüm vielleicht? Nee. Ja, doch. Doch? Licht. Mal was trinken? Mhm. Oh, langsam, langsam. Oh. Das riecht schön. Riecht schön? Na, mach auch bei dir mal ein bisschen. Darf ich? Ja, na sicher, ordentlich. Ja? Okay. Nicht gut, gell? Das, oh, Hammer. Machen Sie Tür auf. So, meine Liebe, wann kommen Sie wieder? So, wer schreit? Da sind wir soweit, oder? So. Marmeladenbrötchen mit Afrikosenmarmelade. So, hier. Hörst du mich? Mund auf. und vor allem voll Glück. Selten gab es eine so gute Auswahl an außergewöhnlichen Bikinis und Badeanzügen. Aber hörst du mich? Flash oder Trash. Angeblich hast du zwei extrem auffällige Trends ausgesucht. Am Strand von Mallorca waren sich Urlauber mit Snapper und Partygelder betrieben in die heißen Teile. So, das habe ich mitgenommen. Die Zeit ist es nur ein Tutorial, das man damit machen kann. Es sind zwei ganz normale Triangle-Bikinis und da gibt es eine ganz, wie ich finde, abgefahrenen Trend-Saison. Der Absatz-Bikini ist ein Kick von der Trend. Das Tutorial verspricht aus einem gewöhnlichen Traum-Bikini innerhalb von Sekunden ein kleines, anschauliches Dekolleté zu zaubern. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man es vernünftig findet, dass es auch hält. Aber es sind sicherlich nicht so viele, dass ich mich vorhin gleich mit Hitler anfangen kann. Die Stylistin Anne Bing hat sich für ein Bikini-Modell für 10 Euro entschieden. In der Trendfarbe Gold bringt er die Gebäudehaube noch mehr zur Geltung. So, Vorsicht! Hörst du mich? Hallo? Hörst du mich? Kannst du mich hören? Hallo? Hörst du mich? Hörst du mich? Flure eine Stunde. Hörspiel in einem Take von Luise Vogt. Mit Lisa Charlotte Friedrich, Philipp Ledin, Nele Niemeyer, Pirmin Sedelmeier und Anna Sonnenschein. Besetzung Arne Köhler. Ton und Technik Thomas Rombach und Melanie Inden. Regieassistenz Hertha Steinmetz und Miriam Brandt. Live-Komposition Milena Kipfmüller und Klaus Janek. Konzept und Regie Luise Vogt. Produktion Hessischer Rundfunk mit dem Südwestrundfunk und Deutschlandfunk Kultur 2020. Dramaturgie und Redaktion Cordula Huth.